BVT BVT lei. Plastiktüten, Plastikeimer, Plastikblumen, Plastikpuppen für ins Bett, Plastikbeine, Plastikniere, Plastikherze, bald auch Plastikhirne. Plastik, Plastik, Plastik, Plastik, Plastik. BVT, BVT, Kunststoffe, Kunstdünger, Kunstrasen, künstliches Leben, falsche Zähne, falsche Wimpern, falsche Rede, alles falsch hier. Plastik, Plastik, Plastik, Plastik.